ihr was sehen, dann bleibt kurz stehen. Der Ausverkauf, Kolporteure sind im Haus! Mit dem nächsten Teil wird's doch mal so geil. Langsam brennt die Luft, ein heißer Duft. Seid ihr so weit? Zeigt es und schreit. Stehen, was es heißt. Wenn wir feiern, dann bleibt keine Stimme still. Ist doch egal, ob es schief ist oder schräg. Hebt die Hände, streckt die Beine, guckt mal her. Hebt euer Nachbarn für ein kleines Stück voll so. Auch wenn es komisch klingt, es ist doch noch nicht neu. Und alle richtig Luft und machen ganz